بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Alles auch gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wenn Allah recht leitet, der ist recht geleitet und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wenn Allah in die Irre leitet, der ist wirklich Irre geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Wir bezeugen, dass das wahrhaftigste Wort das Wort Allahs ist. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Bid'a und jede Bid'a führt zur Hölle. Liebe Geschwister, machen an der Stelle weiter, an der wir zuletzt aufgehört haben. Wir waren dabei, die 6 Bedingungen für die Gültigkeit des Salah zu besprechen. Und wir haben bereits gesprochen über die Zeit, über die Tahara, die Reinheit, über das Bedecken der Scham. Und wir sind jetzt beim 4. Punkt angelangt, und zwar beim Vermeiden von Najis-Substanzen. Und wir haben heute vor, inshallah ta'ala, wenn die Zeit reicht, über die letzten 3 Gebetsbedingungen zu sprechen. Zunächst also die Najis-Substanzen vermeiden, dann das Einhalten der Gebetsrichtung und die Absicht, die Niyyah. Was die Najis-Substanzen angeht, so haben wir über Najasa und was Najis ist und was nicht, und was Unterschied zwischen Najis und Mutanajis, bereits im Kapitel über die Tahara gesprochen. Insofern brauchen wir diesen Teil nicht noch einmal zu wiederholen. Dass man sich fernhalten muss, sauber halten muss, reinhalten muss von Najis-Substanzen, bedeutet in dreierlei Hinsicht: einmal in Bezug auf deine Körperkleidung, zweitens in Bezug auf deinen Körper selbst und drittens in Bezug auf den Gebetsplatz. Und Beweise dafür gibt es verschiedene, unter anderem, dass Allah Azza wa Jalla im Koran sagte, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, und deine Kleider, die reinige, in Surat Al-Mudathir, Ayah Nummer 4. Und wenn das für die Kleider gilt, sie tahir zu halten, dann erst recht natürlich, wenn die Najasa dich nicht indirekt berührt, sondern sogar direkt am Körper berührt. Der Beweis dafür, dass auch der Platz sauber sein muss, an dem wir beten, ist unter anderem der Hadith, in dem ein Araber in die Moschee kam und in der Moschee, in der Ecke der Moschee, sein kleines Geschäft verrichtete. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam daraufhin also ein Beweis dafür, dass nicht nur die Kleider und auch der Körper, sondern auch die Stelle, an der wir beten, sauber sein muss, ist unter anderem der Hadith, in dem ein Beduine einmal in die Moschee kam und in der Ecke der Moschee sein Geschäft verrichtet hat. Und als er dort sein Geschäft verrichtet hatte, damit fertig war, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, ahriqu alayhi sajlan min ma. Das heißt, er kippt einen Eimer Wasser darüber. Und das ist der erste Beweis. Ein zweiter Beweis ist, als einmal der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei einer Frau eingeladen war zum Essen. Man sagt, manche Ulama sagen, es war die Großmutter von Anas, radiallahu ta'ala anhu, Mulaika, hat Anas, radiallahu anhu, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sollte an einer bestimmten Stelle beten. Und als er dann dort beten wollte, hat er, radiallahu ta'ala anhu, den Gebetsteppich gereinigt mit Wasser. Und manche Ulama sagen, dass der Grund dafür ist, dass eben dieser Gebetsteppich tahir ist und offensichtlich war darauf eine Najasa. Insofern gibt es verschiedene Beweise, dass alle diese 3 Dinge tahir sein müssen. Von den Najis-Substanzen gibt es eine Art von Najasa, die wir im Kapitel von Tahara unter Übereinkunft der Ulama ausgenommen haben. Wir haben, das heißt, ausgenommen haben, wenn sie wenig ist. Und das war das Blut. Insofern, wenn Blut am Körper vorhanden ist oder an der Kleidung oder am Gebetsplatz, dass es aber so wenig Blut ist, dass es nicht einmal einen Groschen zusammen ergeben würde, dann ist das unerheblich. Ein Beispiel dafür ist in der Regel, wenn jemand sich zum Beispiel einen Pickel ausgedrückt hat oder eine kleine Wunde hat, zum Beispiel an den am Finger, wie heißt es, manche Leute entfernen manchmal die Haut zwischen Fingernagel und Finger und dann fängt es leicht an zu bluten. Diese Mengen von Blut sind unerheblich und werden verziehen. Das gilt für das Blut speziell, weil darüber eine Übereinkunft der Ulama herrscht und manche Ulama haben das auch ausgeweitet auf andere Najasa. Aber wir bleiben auf Nummer sicher, wenn wir es nur auf das Blut beziehen. Das ist sozusagen eine Ausnahme von dieser Regelung. Gibt es noch weitere Ausnahmen für diese Regelung? Naam, es gibt grundsätzlich eine Ausnahmeregelung, wenn sich die Najasa nur schwer vermeiden lässt. In manchen Situationen, stell dir mal vor, jemand ist im Krankenhaus, ist krank und kann sich selbst nicht reinigen, weil er zum Beispiel querschnittsgelähmt ist oder aus welchem anderen Grund auch immer. Oder er muss immer mit sich einen Urinbeutel tragen und kann diesen Beutel nicht einfach abmachen. In diesen Fällen gibt es eine Regel, sie lautet, dass man erst zu einer Sache verpflichtet ist, wenn man auch dazu imstande ist. Oder anders ausgedrückt, Unfähigkeit führt dazu, dass man von der Pflicht befreit ist. Das heißt, grundsätzlich bist du dazu verpflichtet, dich tahir zu halten. Wenn du aber dazu nicht imstande bist, das nennt man auf Arabisch Ajiz, wenn du dazu nicht imstande bist, dann entfällt diese Pflicht. Denn Allah Azza wa Jal würde dir sonst etwas auferlegen, das du nicht zu leisten vermagst. Das ist ein Fall, der ausgenommen wird aufgrund der Erschwernis. Und Allah Azza wa Jal sagte, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Er hat euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt. Ebenso gibt es einen zweiten Fall, wo man nicht unbedingt mit der Najasa direkt in Verbindung kommt. Also wie eine Person, wie gesagt, die querschnittsgelähmt ist und sich nicht alleine sauber machen kann und sie muss ihr Gebet verrichten. Eine zweite Möglichkeit ist, dass sie die Najasa nicht direkt selbst berührt. Aber auch dann, wenn man die Najasa nicht selbst direkt berührt, darf man sie natürlich im Salah nicht mit sich tragen. Was wäre ein Beispiel dafür? Ein Beispiel dafür wäre ein Kind, das die Mutter trägt. Denn ein Kind, es kann sein, dass es sein Geschäft verrichtet hat in seinen Windeln und dann würde man dieses Kind tragen mitsamt der Najasa, die in diesem Kind vorhanden ist. Und in diesem Fall ist es grundsätzlich nicht erlaubt, das Kind zu tragen während dem Salah, wenn es Najasa an sich hat. Wenn man also davon ausgehen kann, wenn man davon überzeugt ist oder es weiß, dass sie Najasa an sich trägt, darf man das Kind nicht tragen. Und sollte man aber das Kind aus bestimmten Gründen nicht alleine lassen können, wie zum Beispiel, ein Beispiel ist, wenn, stell dir vor, eine Mutter, sie ist an einem Platz, wo viele Menschen sind, wie zum Beispiel der Tawaf um die Kaaba, und dort wäre es für die Mutter sicherlich nicht möglich, das Kind abzulegen und währenddessen Tawaf zu machen. In diesem Fall darf die Mutter, wenn sie jemanden anderes hat, der auf das Kind so lange aufpassen kann, darf die Mutter das Kind mit sich tragen und sie ist in diesem Fall dafür entschuldigt, aufgrund der Erschwernis, denn Allah Azza wa Jal erlegt uns nichts auf. Denn sobald es zu einer Erschwernis kommt, kommt auch gleichzeitig die Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Nachdem wir nur wissen, dass wir uns von der Najasa fernhalten müssen, damit unser Gebet gültig ist, stellt sich die Frage, was ist, wenn ich trotzdem mit Najasa gebetet habe, es aber erst am, mittendrin oder am Ende des Gebetes mich daran erst wieder erinnere. Der erste Fall ist, wenn du dich mitten im Gebet daran erinnerst oder dich jemand daran erinnert. In diesem Fall ist man für die erste Zeit des Gebetes, das heißt bis zu dem Zeitpunkt, an dem man wusste, Entschuldigung, bis zu dem Zeitpunkt, an dem man erfahren hat, dass man Najasa mit sich trägt, ist man für diese Zeit entschuldigt. Und sobald man weiß, dass man Najasa trägt, muss man, sofern man kann, sie ablegen. Das heißt, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder es ist einem möglich, die Najasa abzulegen, oder es ist einem nicht möglich, die Najasa abzulegen. Was wäre ein Beispiel, wo es einem möglich wäre, die Najasa abzulegen? Wenn man mehrere Kleidungsstücke trägt, wie zum Beispiel Hose, Hemd und zusätzlich eine Jacke oder ein Pullover oder ähnliches, und man weiß, dass ein Hund zum Beispiel geleckt hat an der Jacke, dann weiß man, okay, in diesem Moment, ich kann die Jacke während dem Salah ablegen und diese Bewegung während dem Gebet ist in Ordnung, denn jede Bewegung, die zum Wohle des Gebetes gemacht wird, ist in Ordnung. Insofern legt man die Jacke ab und betet sofort weiter. Sollte man die Jacke nicht ablegen, obwohl man weiß, dass daran Najasa ist, urteilen wir, dass das Gebet batal ist. Die zweite Möglichkeit ist, dass er nicht die Kleidung ablegen kann, die er trägt. In diesem Fall beendet er sein Gebet, beziehungsweise ist sein Gebet ungültig und reinigt die Stelle und beginnt neu zu beten. Und Grundlage dafür, für diese Unterscheidungen, ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er einmal gebetet hat. Und während er gebetet hat, kam der Engel Jibril alaihi salatu wasalam unsichtbar zu ihm und hat ihm eingegeben, dass sich an seinen Schuhen Najasa befindet. Daraufhin hat er sallallahu alaihi wasallam seine Schuhe ausgezogen. Und die Tatsache, dass er sallallahu alaihi wasallam weiter gebetet hat, ist ein Beweis dafür, dass der erste Teil seines Gebetes gültig war, weil er entschuldigt war für diesen Fall. Und in diesem Hadith ist ebenfalls ein Beweis dafür, dass die Gültigkeit des Gebetes der Leute, die hinter dem Imam stehen, nicht in jedem Fall abhängt von der Gültigkeit des Gebetes des Imam. Und deswegen, es kann sein, dass das Gebet des Imam gültig ist und das Gebet des Ma'mum ungültig ist oder auch umgekehrt. Und wenn das Gebet des Imam ungültig ist, muss es nicht sein, dass das Gebet des Ma'mum ebenfalls ungültig ist. Und darüber gibt es verschiedene Ansichten unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Wie dem auch sei, aus diesem Hadith ergibt sich, dass der Prophet alaihi salatu wassalam nicht gewusst hat, dass an seinem Körper eine Najasa ist, und deswegen durfte er sallallahu alaihi wasallam sein Gebet weiterführen und sein Salah war gültig. Und wenn das für das erste Teil des Gebetes gilt, dann gilt es logischerweise auch für den Rest des Gebetes, also auch für den zweiten Teil des Gebetes. Was heißt das? Das heißt, wenn man entschuldigt war für den ersten Teil des Salah, weil man nicht wusste, dass man Najasa an sich hat, dann ist man auch entschuldigt für den zweiten Teil des Salah, wenn man da auch nicht wusste, dass man Najasa an sich hat. Und das bedeutet, wenn man erst nach dem Salah erfährt, dass man Najasa an sich hatte, bleibt das Gebet insgesamt gültig. Und der Beweis ist derselbe Hadith von Jibril alaihi salatu wassalam. In diesem Fall hat der Prophet alaihi salatu wassalam nicht gewusst, dass an seinen Schuhen Najasa ist, weil er sagte, dass Jibril zu mir gekommen ist und mir das mitgeteilt hat. Wie ist es, wenn jemand nicht wusste, oder besser gesagt, wie ist es, wenn jemand wusste, dass Najasa an sich ist, weil er zum Beispiel gesehen hat, wie ein Hund an seiner Kleidung geleckt hat, und dann hat man sich gesagt, später werde ich die Kleider sauber machen, hat es aber dann nicht gemacht. Und dann betet man, und nach Ende des Gebetes erinnert man sich daran und sagt, ich hätte meine Kleider waschen müssen, habe es aber vergessen zu machen. Was gilt in diesem Fall? Wir sagen, in diesem Fall gilt richtigerweise genau das Gleiche, was wir auch vorher gesagt haben. Denn letztendlich geht es darum, betet man bewusst mit Najasa, dann hat man der Anordnung Allahs subhanahu wa ta'ala zuwidergehandelt. Macht man das allerdings unbewusst, dann hat man nicht der Anordnung Allahs subhanahu wa ta'ala zuwidergehandelt. Und dabei spielt es dann keine Rolle mehr, ob man es zwischenzeitlich vergessen hat oder ob man es gar nicht gewusst hat. Und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Das gilt, wie gesagt, für diese Fälle, in denen man Najasa an sich trägt und trotzdem das Salah gültig ist, weil man es eben nicht anders machen kann oder weil man es vergessen hat oder weil man es gar nicht gewusst hat. Das sind die verschiedenen Fälle. Und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Darüber hinaus wird an dieser Stelle im Fiqh erwähnt, an welchen Orten man sein Salah nicht verrichten darf. Und der Grund dafür, warum das an dieser Stelle erwähnt wird, ist, dass manche dieser Orte deswegen, dass es an manchen dieser Orte nicht erlaubt zu beten ist, weil an dieser Stelle Najasa ist. Und das gilt nicht unbedingt für alle Orte, die wir jetzt erwähnen, aber für einen Teil davon. Und wenn es für einen Teil davon gilt, dann macht es Sinn, auch an dieser Stelle alle anderen Orte zu erwähnen, an denen man nicht beten darf, damit sie alle an einer Stelle im Buch erwähnt werden oder im Fiqh erwähnt werden. Die erste Stelle ist der Friedhof. Am Friedhof darf man grundsätzlich kein Salah verrichten. Grundlage dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Ibn Umar, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Verrichtet in euren Häusern einen Teil eurer Gebete und macht sie nicht zu Gräbern. Verrichtet in euren Häusern einen Teil eurer Gebete und macht sie nicht zu Gräbern. Was heißt das? Wieso ist dieser Hadith ein Beweis für unsere Thematik? Weil der Prophet alaihi salatu wasallam hier gesagt hat: Macht eure Häuser nicht zu Gräbern. Das weist darauf hin, dass die Gräber ein Ort sind, an denen kein Salah verrichtet wird. Sonst würde diese Aussage keinen Sinn machen. Deswegen darf man auf Friedhöfen oder bei Gräbern kein Salah verrichten. Dafür gibt es sicherlich verschiedene Gründe. Unter anderem, also der Grund, warum es an dieser Stelle erwähnt wird, ist, weil manche Ulama gesagt haben, dass der Leichnam von manchen Verstorbenen eben Najis ist. Aber besser, ich meine, diese Begründung gilt richtigerweise nicht, weil der Leichnam eines Gläubigen als auch eines Ungläubigen ist richtigerweise Tahir. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber, wir reden die ganze Zeit von Najasa Hissiya. Das heißt, wir reden ja von Khabath. Ihr könnt euch noch erinnern aus dem Kapitel über Tahara, es gibt zwei Arten von Unreinheiten, Khabath und Hadath. Und Khabath war die nachweisbare Najasa und Hadath war die Najasa im übertragenen Sinne. Und wir reden hier, wenn uns verboten worden ist, auf den Friedhöfen zu beten, von der Najasa Ma'nawiyya oder von Hadath. Das heißt, Hadath ist jetzt hier kein idealer Begriff, deswegen reden wir lieber von der Najasa Ma'nawiyya, das heißt die Najasa im übertragenen Sinne. Und das ist hier der Schirk. Das ist hier der Schirk. Und die Gefahr, dass man sein Salah dort verrichtet, oder das Verbot, das Gebet auf Friedhöfen zu verrichten, ist eben die Gefahr, dass eine Person, die dort betet, deswegen betet, weil sie damit einen bestimmten Glauben verbindet. Denn warum sollte man ausgerechnet auf einem Grab oder bei einem Grab oder in Richtung eines Grabes beten? Der Grund ist ganz einfach, weil man eben glaubt, dass dieser Verstorbene etwas Besonderes ist. Und hier besteht die große Gefahr, deswegen die Scharia sagt nicht, erst haram, wenn man das Verbotene getan hat, sondern sie verbietet dir von vornherein schon zum Verbotenen zu gelangen. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, Denn manche Leute sagen, ich werde auch den Toten nicht anbeten. Sie sagen, die Scharia ist nicht nur für dich herabgesandt worden, die Scharia ist für dich und für deine Nachkommenschaft und für alle Menschen da. Und deswegen ist die Scharia weise und verbietet dir, bevor du auch nur in die Nähe des Verboten kommst, besonders wenn es um schwere Vergehen geht. Besonders wenn es um schwere Vergehen geht. Und was gibt es für ein schwereres Vergehen als den Schirk, möge Allah uns davor bewahren. Sollte man aber sein Totengebet in der Moschee nicht verrichtet haben, weil man es zum Beispiel verpasst hat, dann ist es einem erlaubt, das Totengebet beim Friedhof, beim Grabe des Verstorbenen zu machen. Und der Beweis dafür ist der folgende Hadith. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass eine Frau oder ein junger Mann die Moschee zu fegen pflegte. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vermisste sie und fragte nach ihr. Man sagte ihm, sie ist gestorben. Da sagte er, hättet ihr mir doch dies gesagt. Offensichtlich sahen sie ihren Fall als nicht so großartiges. Dann sagte er, führt mich zu ihrem Grab. Die Leute führten ihn dorthin und er betete dann für sie. Danach sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, diese Gräber sind für ihre Bewohner von Dunkelheit erfüllt und Allah erleuchtet sie durch meine Gebete. Dieser Hadith ist grundsätzlich Beweis dafür, dass man das Janaza-Gebet für den Verstorbenen, wenn man es verpasst hat, bei seinem Grab verrichten darf. Dass man es lieber unterlassen sollte, das ist ein anderes Thema. Aber es geht darum, ob man es darf oder nicht darf. Weil die Tatsache, dass der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, ist erstmal für uns Grundlage für die Erlaubnis. Manche Ulama sagen, dass die Aussage, diese Gräber sind für ihre Bewohner von Dunkelheit erfüllt und Allah erleuchtet sie durch meine Gebete für sie. Manche Ulama sagen, dass dieser Ausdruck Beweis dafür ist, dass diese Tatsache nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt und für sonst niemanden. Das heißt, gehört zu seinen Khususiyat, zu seinen speziellen Eigenschaften oder zu den Regeln, die nur für den Propheten gelten, sallallahu alaihi wasallam. Und dieses Argument allerdings können wir zweifach widerlegen. Erstens, dass die Tatsache, dass diese Gräber erfüllt werden, erleuchtet werden durch die Gebete des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bedeutet nicht zwangsläufig, dass das für andere Leute verboten ist, das zu verrichten, das Gebet zu verrichten. Und wenn es verboten wäre, hätte er klar gesagt, das gilt nur für mich und nicht für euch. Und zweitens, oder was auch dazu gehört, es schließt nicht aus, dass die Gräber auch erleuchtet werden durch die Gebete anderer Menschen für den Verstorbenen. Nur beim Propheten sallallahu ist es sicher, weil Allah es ihm mitgeteilt hat. Ein zweites Argument ist, dass, wie Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala sagte, ist, dass, also er sagte das Hadith-Technische, nicht das Fiqh-Technische, er sagte, rahimahullah, dass die Aussage, wahrlich, diese Gräber sind für ihre Bewohner von Dunkelheit erfüllt und Allah erleuchtet sie durch meine Gebete für sie, Mursal und Mudraj ist, in anderen Worten, nicht Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam durch geschlossene Überlieferungskette, sondern ist eben unauthentisch. Allerdings das Totengebet mehrfach zu verrichten, obwohl die Gläubigen in der Gemeinschaft bereits schon gebetet haben, ist keine Sunna über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man verschiedene Gemeinschaften für den Verstorbenen beten lässt, außer wenn es aus Platzgründen nicht anders geht. Wie zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst, wie es heißt in der Sira, dass sie für ihn gebetet haben, alaihi salatu wasalam, und danach eine zweite Gruppe und eine dritte Gruppe, weil es eben je nach Platz, nach Platzmangel nicht möglich war. Aber ansonsten, normalerweise betet man einmal für den Verstorbenen und die anderen, jeder kann Dua machen, wenn er für den Verstorbenen nochmal beten, für den Verstorbenen noch beten möchte. Ebenso gilt es als verboten, nicht nur auf Friedhöfen zu beten, sondern auch in Moscheen zu beten, in denen ein Grab sich befindet. Gemeint ist also eine Moschee, die auf einem Grab errichtet worden ist. Denn Aisha radiallahu ta'ala anha und Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma berichten, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Allahs Fluch lastet auf den Juden und Christen. Sie haben die Gräber ihrer Propheten zu Gebetsplätzen gemacht. Oder man könnte auch übersetzen, als zu Orten der Niederwerfung gemacht. Masajid. Masajid kommt von Sajada. Sajada heißt sich niederwerfen. Masjid ist die Stelle, an der man sich niederwirft. Und das ist höchst verboten. Und wenn das in Bezug auf die Propheten sogar verboten ist, dass man über sie eine Gebetsstätte errichtet, um dort das Salah für Allah zu verrichten. Also wir reden jetzt hier davon, dass es ein Grab gibt und darüber wird dann ein Gebäude errichtet und dort beten die Leute zu Allah Azza wa Jal. Diese Sache ist schon verboten. Dann erst recht natürlich, wenn zu dem Verstorbenen gebetet wird. Das wäre dann kein Islam mehr. Aber es reicht schon aus, dass man an solchen Orten nicht beten darf. Das heißt also, man darf nicht auf einem Grab beten. Und wir reden hier, also noch einmal Betonung, wir reden davon, dass eine Person zu Allah betet in diesen Situationen. Weil wenn sie nicht zu Allah beten würde, dann ist es gar nicht Gegenstand der Diskussion im Fiqh, dann redet man über Aqida darüber. Also er betet, man darf weder auf einem Grab beten, noch bei einem Grab ein Salah verrichten. Das heißt also auf dem Friedhof, was man sagt, ich bete nicht zwischen den Gräbern, sondern später ein bisschen abseits davon. Die dritte Sache ist, man darf auch nicht zwischen den Gräbern beten und auch nicht in Richtung der Gräber beten. Und das ist die Ansicht der allermeisten Ulama, rahimahullah ta'ala. Manche von ihnen haben sogar gesagt, dass das Salah in diesem Fall batil ist. Eine zweite Stelle, an der man sein Gebet nicht verrichten darf, ist die Toilette. Das heißt, der Ort, an dem man sein Geschäft verrichtet. Und das ist unter Übereinkunft der Ulama ungültig. Und man darf dort gemäß Ijma' auch keinen Dhikr machen. Mit Dhikr ist gemeint, dass man einen Dhikr ausspricht, wie zum Beispiel Koran liest oder Subhanallah sagt oder Alhamdulillah sagt und so weiter und so fort. Deswegen sagt man den Dhikr, bevor man die Toilette betritt, sagt man Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith zum Beispiel. Wenn man rausgeht, sagt man Ghufranak. Das heißt, beim Reingehen, beim Rausgehen. Aber nicht, während man sein Geschäft verrichtet oder an dem Ort ist, an dem man sein Geschäft verrichtet. Ebenfalls Bäder. Bäder auf Arabisch Hammam. Hammam kommt vom arabischen Wort Hamim. Hamim ist das heiße Wasser. Und ein Bad ist, an dem man sich entkleidet und seinen Körper mit Wasser reinigt. Und also heutzutage wäre das auch die Dusche und ähnliches. Solche Orte ebenfalls hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten. Er sagte ausdrücklich, Al-Ardu kulluha masjid illa al-maqbarata wal-hammam. Das heißt, die gesamte Erde ist ein Ort zum Beten, bis auf den Friedhof und die Hammam, die Bäder. Das Wort Hammam heutzutage wird im Arabischen benutzt für Toiletten, ist aber nicht hiermit gemeint. Toiletten sind Orte, an denen man sein Geschäft verrichtet und Hammam sind Orte, an denen man sich wäscht. Und die Illa für dieses Verbot ist richtigerweise Ta'abudi. Das heißt, Allah Azza wa Jalla hat uns das verboten, ohne dass wir klar erkennen können, was der Grund ist. Manche Ulama sagen zwar, dass damit wegen der Najasa, aber das ist nicht sehr deutlich, wenn man das sagen würde, würde sich daraus natürlich ergeben, dass man beten darf, wenn es dort Tahir ist. Aber offensichtlich ist es eine Illa Ta'abudiyya und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Als viertes hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns verboten, auf Kamelstellen, in Kamelstellen zu beten. Das kommt für uns in Deutschland vielleicht seltener vor, aber sollten wir auch wissen, damit wir diese Sunnah aufrecht erhalten. Das ist spitz. Und das ist auch eine Illa, richtigerweise Ta'abbudiyya, das heißt richtigerweise auch Ta'abbudi. Denn er hat es erlaubt, dass man in Kamelstellen betet, aber er hat es nicht erlaubt, dass man er hat es erlaubt, dass man in Schafsstellen und Ziegenstellen betet, aber er hat es nicht erlaubt, in Kamelstellen zu beten, obwohl beide Tiere tahir sind. Weil beide Tiere tahir sind und auch das, was sie auslassen, absondern an Fäkalien, ist ebenfalls tahir richtigerweise, weil das Tier auch zu essen erlaubt ist. Insofern ist diese Illa Ta'abbudiyya, Allah weiß am besten Bescheid. Die fünfte Bedingung für die Gültigkeit des Salah, fünfte Schart, ist die Qibla. Die Qibla ist die Gebetsrichtung. Und Allah Azza wa Jal hat uns im Koran al-Karim aufgefordert, in Richtung Al-Masjid al-Haram zu beten. Zuvor hatten die Muslime in Mekka in Richtung in Richtung Jerusalem gebetet und auch ungefähr 16 Monate nach der Hijra auch nach Richtung Jerusalem gebetet, Al-Quds auf Arabisch. Und in diesem, danach kam in Medina eine Ayah aus Surat Al-Baqarah herab, wo Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen gesagt hat, dass sie sich in Richtung der heiligen Moschee wenden müssen. Und das ist ein Beispiel dafür, dass der Koran al-Karim die Sunnah aufheben kann. Man redet hier von Naskh. Und Beweise dafür, dass man sich in Richtung Qibla wenden muss, sind zahlreich. Unter anderem sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, das ist dieser berühmte Hadith, in dem das heißt Hadith al-Musi'i Salatah, das heißt der Hadith, bei dem jemand nicht richtig gebetet hat. Das Gebet, das der Hadith der Person, die nicht richtig gebetet hat. Und dieser Hadith ist ein sehr, sehr wichtiger und grundlegender und bedeutsamer Hadith, wenn wir über die Rukun des Salah sprechen, die Wajibat und die Sunan. Und denn dieser Mann hat die Moschee betreten und zwei Raka'a verrichtet, und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, bete nochmal, denn du hast nicht gebetet. Und der Mann hat dreimal insgesamt gebetet, und nach dem dritten Mal hat er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam darum gebeten, dass er ihm beibringen soll, wie er betet. Und das ist Grundlage für jeden Lehrer, der jemanden, der das Beten erlernen möchte, das Beten beibringen, wie es ihm beizubringen hat. Und der Prophet sagte darin, sallallahu alaihi wasallam, wenn du dich zum Gebet aufstellen willst, إذا قمت إلى الصلاة, dann vollziehe den Wudu ausführlich, فأسبغ الوضوء. Dann sagte er, dann wende dich in Richtung Qibla, ثم استقبل القبلة, und sprich den Takbir und verkabbir auf Arabisch. Aus diesem Hadith ergibt sich auch deutlich, dass man sich in Richtung Qibla grundsätzlich wenden muss. Genauso wie wir vorhin gesagt haben, dass man tahir sein muss, also die Kleider, der Körper und der Platz, auch hier kann es passieren, dass man sich nicht in Richtung Qibla wenden kann. Wenn man sich nicht in Richtung Qibla wenden kann, dann greift die folgende Ayah, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Das heißt, Allah fordert von keiner Seele etwas über das hinaus, was sie zu leisten vermag. Also Allah wird von dir nicht mehr verlangen, als du eigentlich kannst. Insofern, wenn man nicht dazu imstande ist, die Qibla anzupeilen, entfällt sie. Und das gilt zum Beispiel für eine Person, die krank ist und nicht aufstehen kann, die zum Beispiel auf ihrem Krankenbett liegen muss und nicht imstande ist, dazu aufzustehen. Und sie hat auch niemanden, der ihr helfen kann, sich in Richtung Qibla zu wenden. Insofern, oder sie hat jemanden, aber er will es nicht machen. Okay. Insofern entfällt für sie diese Pflicht, und sie betet in eine andere Richtung, gerade in die Richtung, wie sie beten kann. Ein zweiter Fall, in der die Qibla als Pflicht, als Gebetsbedingung entfällt, ist im Gebet auf der Reise. Im freiwilligen Gebet auf der Reise, wenn man sich auf einem Gefährt befindet. Über den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist überliefert worden, dass er, wenn er auf seinem Reittier war, auf der Reise war und ein freiwilliges Gebet verrichtet hat, dass er sich dann in die Richtung gewandt hat, in der er gerade am Reiten war. So sagte Jabir radiallahu ta'ala anhu, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat immer auf seinem Reittier gebetet, egal in welche Richtung es sich wandte. Wenn er aber ein Pflichtgebet verrichten wollte, stieg er ab und wandte sich in Richtung Qibla. Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtet, dass sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf der Reise mit seinem Kamel zuerst in Richtung Qibla wandte, in Takbir, dann sprach und dann in die Richtung betete, in der sein Gefährt sich wandte. Dies machte er, wenn er freiwillige Gebete verrichten wollte. Über den Teil, dass er sich am Anfang Richtung Qibla wandte, gibt es Diskussionen unter den Hadith-Gelehrten. Wie dem auch sei, wenn es einem möglich ist, macht man es, um auf Nummer sicher zu gehen. Insofern, dieser Fall ist unproblematisch. Also man befindet sich auf der Reise, auf seinem Gefährt, das kann auch heutzutage das Auto sein, und man möchte freiwillige Gebete verrichten. In diesem Fall entfällt für einen die Pflicht, dass man sich in Richtung Qibla wendet. Und manche Ulama beziehen sich auf die Ayah, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Das heißt, um Allah gehört der Osten, der Westen. Egal in welche Richtung ihr euch wendet, ist das Angesicht Allahs subhanahu wa ta'ala. Das ist aus Surat Al-Baqarah. Wie ist es heutzutage, wenn man sich im Flugzeug befindet? Wenn man sich im Flugzeug befindet, gilt normalerweise das Gleiche. Also man darf freiwillige Gebete verrichten, denn man ist logischerweise auf der Reise und muss sich nicht in Richtung Qibla wenden bei freiwilligen Gebeten. Wie ist es aber bei Pflichtgebeten? Bei Pflichtgebeten erst einmal, wenn man das Pflichtgebet verrichten kann, bevor man in das Flugzeug steigt, indem man die Gebete vorher zusammenfassen darf, oder nachdem es gelandet ist, dann soll man das machen, um auf die Nummer sicher zu gehen, denn manche Ulama erlauben nicht, dass man im Salah sein Fardgebet verrichtet, im Flugzeug sein Fardgebet verrichtet. Die zweite Sache ist, wenn man im Flugzeug sein Fardgebet verrichtet, dann gilt auch das Gleiche wie auf dem Boden, in dem Sinne, dass Allah uns sagt, fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Fattakullaha mastata'tum. Das bedeutet, alles, was Allah dir zur Pflicht gemacht hat, musst du versuchen, auch im Flugzeug so weit umzusetzen, wie du kannst. Stell dir vor, du bist im Flugzeug und du kannst dich nicht in Richtung Qibla wenden, weil du nicht zum Beispiel weißt, in welche Richtung die Qibla ist. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist eher theoretisch, weil du weißt ja, in welche Richtung du fliegst und kannst dann ungefähr abschätzen, wo die Kaaba ist oder wo Makka ist. Aber wir reden vom theoretischen Beispiel. Wenn man das nicht weiß, dann muss man in diesem Fall alle anderen Pflichten erfüllen, die man erfüllen kann. Das heißt, wenn du dich nicht in Richtung Qibla wenden kannst, musst du trotzdem in deinem Salah stehen, musst du trotzdem im Stehen den Ruku' machen, musst du den Sujud ganz normal machen und so weiter und so fort. Wenn du im Flugzeug nicht im Stehen beten kannst, weil das Flugzeug zu sehr vibriert, zu sehr schaukelt, weil es ein Unwetter gibt und du dich nicht richtig stehen kannst und du Angst hast, dann darfst du sitzen und dein Gebet im Sitzen verrichten, genauso wie jemand, der auf dem Schiff ist und Angst hat, umzufallen wegen den Wellen, sich auch hinsetzen darf. Was allerdings keine Begründung ist, wie bei manchen Leuten, dass sie im Sitzen beten, weil sie sich schämen zu fragen, im Flugzeug irgendwo zu beten. Also man, sehr oft erlebt man das, dass Leute von vornherein sagen, ich bete im Flugzeug im Sitzen. Selbst wenn du beim Sitzplatz im Flugzeug beten würdest, angenommen, du kannst nirgendwo anders beten, weil es voll ist und keinen Platz gibt. Nirgendwo Platz gibt. Und du würdest an der Stelle beten, wo du sitzt. Welche Pflicht kannst du auf jeden Fall an dieser Stelle machen? Stehen. Jeder kann an seinem Sitzplatz sich aufstellen und sich in Richtung Qibla wenden, wenn er weiß, wo die Qibla ist. Ja? Also das, darauf will ich hinweisen, dass selbst wenn du an deinem Sitzplatz beten würdest, hast du auf jeden Fall die Möglichkeit zu stehen. Und diese entfällt auch nicht. Auch wenn du sagst, ich kann nachher nicht Sujud machen später an meiner Stelle, trotzdem. Du kannst stehen. Und eventuell kannst du auch Ruku' machen in Richtung Qibla, während du stehst. Denn die einzige Richtung, die dir verwehrt sein wird, logischerweise, ist die Richtung nach vorne. Die einzige Richtung, die dir verwehrt sein wird, ist die Richtung nach vorne. Ansonsten die Richtung rechts und links und nach hinten ist alles möglich. Und deswegen, selbst wenn die Qibla geradeaus wäre, wenn die Qibla geradeaus wäre, dann wäre es ein Problem, sich nach rechts oder nach links zu wenden, weil dann hättest du eine Abweichung von 90 Grad. Und das ist gerade die Grenze. Sobald du dich abwendest mit 90 Grad, ist dein Gebet ungültig. Deswegen, wie gesagt, wir schauen, was ich damit sagen will, ist, wir schauen jede Situation, welche der Pflichten können wir erfüllen, dann müssen wir sie auch erfüllen und entfällt nur das, was wir nicht erfüllen können. Wie genau muss man sich in Richtung Qibla wenden? Das kommt darauf an. Entweder du bist in der heiligen Moschee. Wenn du in der heiligen Moschee bist, dann musst du dich genau in Richtung Kaaba wenden. Der zweite Fall ist, du befindest dich im Haram-Bezirk, aber außerhalb der heiligen Moschee. In diesem Fall reicht es, wenn du dich in Richtung der heiligen Moschee wendest. Also die Moschee ist viel größer als nur die Kaaba. Selbst wenn du, wenn man es genau messen würde, die Kaaba verfehlen würdest, wäre es kein Problem. Wenn du dich außerhalb der Moschee befindest, musst du dich nur in Richtung der heiligen Moschee wenden. Sollte man sich ganz außerhalb befinden, das heißt außerhalb der heiligen Moschee beziehungsweise außerhalb des heiligen Gebietes, Al-Haram, dann reicht es, wenn man sich in Richtung Kaaba wendet. Entschuldigung, in Richtung Mekka wendet. Dann reicht es, wenn man sich in Richtung Mekka wendet. Und da hat der Prophet, alaihissalatu wassalam, über ihn ist Folgendes überliefert worden. Einmal heißt es von über Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, oder Entschuldigung, dieser Hadith ibn Abbas, den lassen wir aus, weil das geht um das direkte Anpeilen der Kaaba. Abu Huraira berichtet, radiallahu anhu, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, die Qibla ist überall zwischen Osten und Westen. Ma bayna al-mashriqi wal-maghribi Qibla. Der Prophet sagte das wo, sallallahu alaihi wasallam, in Medina. Und die Qibla von Medina ist im Süden. Wenn du also in Medina bist, musst du nach Süden beten, damit du in Richtung Mekka kommst. Und er sagte, zwischen Osten und Westen, dieser ganze Bereich, er betet nach unten, nach Richtung Süden, ja. Er sagt, ganz zwischen Osten und Westen, dieser ganze Bereich ist Qibla, hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Insofern hat er hier dir eine große Spanne gegeben. Deswegen, selbst wenn man nicht genau die Kaaba treffen würde, und das kann man sowieso niemals, und selbst wenn man nicht die heilige Moschee treffen würde, und das kann man aus diesen Entfernungen auch niemals, selbst wenn man nicht einmal Mekka treffen würde aus dieser großen Entfernung, ist auch kein Problem, denn in diesem Fall hat man eine sehr große Spanne. Und deswegen, hier zeigt sich der Fehler von manchen Leuten, die die Leute in Zweifel bringen hinsichtlich der Gültigkeit ihres Gebetes, indem sie bestimmte Kompasse verwenden. Das Verwenden von einem Kompass, um zu wissen, wo die Gebetsrichtung ist, ist nicht das Problem. Aber den Leuten es schwer zu machen und zu sagen, wenn du dich nicht hältst an genau diese Gebetsrichtung, die mein Kompass zeigt, ist dein Gebet ungültig, das ist das Übertriebene. Denn die Scharia hat es dir einfach gemacht und diese Geräte sollen uns das Leben leichter machen und nicht das Leben schwer machen. Deswegen, wenn man auch in einer Moschee ist, in der es eine Abweichung gibt, von 10 Grad, 20 Grad, 30 Grad, 40 Grad, 50 Grad, 60 Grad, 70 Grad, 80 Grad, all das ist kein Grund, dass man daraus ein Problem macht. Weil bis zu weniger als 90 Grad Abweichung, der Prophet hat gesagt, dass das Gebet gültig ist. Also was geht es dich an? Warum, was willst du dich da einmischen? Sollte man natürlich eine Moschee renovieren, oder dann ist natürlich kein Problem. Macht Sinn natürlich, dass man das ein bisschen korrigiert, ohne dass man dabei die Leute in Zweifel bringt hinsichtlich der Gültigkeit ihres Salah. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, dass die, denn die neuen Methoden, um die Qibla herauszufinden, dürfen nicht das in Frage stellen, was unsere Scharia gesagt hat. Und tut es auch nicht, weil die Scharia hat dir nicht gesagt, du musst genau die Qibla treffen. Und auch als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mina das Salah verrichtet hat, bei der Hajj. Und es war eine sehr lange Gebetsreihe. Und diese Gebetsreihe war zweifellos länger, als die Kaaba bereit ist. Und trotzdem war das Gebet von allen gültig. Das beweist, dass wenn man sich weit entfernt, je weiter man sich entfernt, desto ungenauer muss man sein, wenn es um die, das Treffen der Qibla geht. Und wie gesagt, wenn man sehr weit weg ist, entfernt ist, dann reicht es aus, wenn man sich irgendwo in diesem Bereich trifft. Also wenn zum Beispiel die Qibla in einer bestimmten Richtung ist, dann hast du von dieser bestimmten Richtung eine Spanne von knapp 90 Grad nach links und 90 Grad nach rechts. Das bedeutet nicht, dass man das absichtlich machen soll, sondern das ist die Erlaubnis, die du hast, und man braucht es niemanden. Und das hilft auch einem besonders, zum Beispiel wenn der Platz so eng ist, dann hat man kein Problem damit, ein bisschen sich in eine andere Richtung zu wenden. Allah weiß am besten Bescheid. Was ist, wenn man in die falsche Richtung gebetet hat? Wenn man in die falsche Richtung gebetet hat, kommt es darauf an. Hat man sich Mühe gegeben, in die richtige Richtung zu beten, oder hat man sich keine Mühe gegeben, in die richtige Richtung zu beten? Wenn man sich keine Mühe gegeben hat, in die richtige Richtung zu beten, das heißt, man hat nicht nachgefragt, man hat nicht die Möglichkeiten ausgeschöpft, die man hat. Beispiel, du gehst in eine Stadt und du weißt nicht, wo die Gebetsrichtung ist, aber da waren Muslime, die du hättest fragen können, oder du hättest deinen Kompass benutzen können, oder du hättest in die Moschee gehen können, dort um zu schauen, wo die Gebetsrichtung ist. In diesem Fall ist das Gebet ungültig und du musst es wiederholen. Der zweite Fall ist, dass du dir Mühe gegeben hast, es herauszufinden, aber du weißt nicht, du wusstest es nicht genau und du hast es versucht, wie zum Beispiel eine Person, die auf der Reise ist und keinen Kompass bei sich hat und niemanden fragen kann. In diesem Fall betet diese Person in die Richtung, in der sie denkt, dass es die richtige Richtung ist, und sollte sie falsch liegen und das erst nach Ende des Gebetes herausfinden, braucht sie das Gebet richtigerweise nicht nachzuholen. Das heißt also, weder wenn sie es während der Gebetszeit noch erfährt, noch nach Ende der Gebetszeit. Sollte sie es während dem Gebet erfahren, muss sie sich in die entsprechende Richtung wenden und das Gebet bleibt dann gültig und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Die letzte und sechste Gebetsvoraussetzung ist die Niyya, al-Shart. Unter Shart verstehen wir unter dem Begriff Niyya, Begriff Absicht, kann man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Einmal aus dem Blickwinkel, für wen man diese Ibadah macht. Dieser Blickwinkel ist nicht Gegenstand unserer Diskussion, weil das ist Thema der Aqidah-Gelehrten. Wir gehen hier im Fiqh davon aus, dass du ein Muwahhid bist und diese Ibadah für Allah verrichtest. Was wir hier untersuchen möchten ist, welche Absicht muss man fassen oder welche Tat muss man vorhaben, damit diese Ibadah für Allah Azza wa Jal auch gültig ist. Denn du kannst für Allah Azza wa Jal verschiedene Dinge machen. Du kannst für Allah, wenn wir jetzt beim Gebet sind, du kannst für Allah Subhanahu wa Ta'ala ein freiwilliges Gebet verrichten, Du kannst für ihn aber auch ein Pflichtgebet verrichten. Du kannst für ihn, subhanahu wa ta'ala, die freiwilligen Gebete gibt es mutlaq nafila und es gibt muqayyad nafila. Darüber wird inshallah ta'ala noch sprechen. Es gibt verschiedene Formen der freiwilligen Gebete. Selbst wenn du ein Fardgebet verrichten möchtest, so gibt es fünf verschiedene Fardgebete gemäß der Mahat der Ulama. Insofern ist die Frage, welches dieser Gebete beabsichtigst du? Das ist es, was wir an dieser Stelle untersuchen möchten. Und es kann auch sein, dass jemand seine Absicht während dem Gebet ändern möchte und so weiter und so fort. Zunächst einmal, wenn man ein Pflichtgebet verrichten möchte, und damit meine ich eines der fünf uns auferlegten Gebete täglich, dann reicht es aus, wenn der Muslim vorhat, eines dieser Salah zu verrichten. Das heißt, in seinem Herzen sagt er, ich habe vor, das Fajr-Gebet zu verrichten, oder Dhuhr-Gebet, oder Asr-Gebet, oder Maghrib-Gebet, oder Isha-Gebet. Es reicht aus, diese Niyah reicht vollkommen aus. Was er nicht braucht, ist alles, was ich jetzt an Beispielen nenne. Er braucht nicht zu unterscheiden, ob dieses Salah in der Gemeinschaft verrichtet wird oder alleine. Er muss diese Absicht nicht vorhaben, sondern das ergibt sich von alleine. Das ist logisch, wenn er sich hinter den Imam stellt und den Imam nachmachen will, dann hat er die Absicht dafür. Er braucht nicht, oder besseres Beispiel, wenn er alleine betet und sagt, fängt an, Allahu Akbar zu sagen, und dann erinnert sich an, ich habe mir nicht bewusst gemacht, ob ich jetzt alleine bete oder nicht. Diese Absicht ist, das ist irrelevant. Zweitens, er braucht sich auch nicht bewusst machen, ob er Ada betet oder Qada. Das heißt, ob er rechtzeitig betet oder nachholt. Braucht er nicht. Sobald er Dhuhr beabsichtigt, zur richtigen Zeit, ist es Ada. Und sobald er Dhuhr beabsichtigt, nach Ende der Zeit, ist es Qada. Er braucht auch sich nicht bewusst machen, wie viele Raka'a dieses Salah hat. Das bedeutet, wenn er auf der Reise ein Dhuhr-Gebet verrichtet, muss er nicht die Absicht fassen, zwei Raka'a zu verrichten. Und genauso, wenn er sesshaft ist, muss er nicht die Absicht fassen, vier Raka'a zu verrichten. Sondern beabsichtigt einfach das Salah, dieses bestimmte Dhuhr-Gebet. Und so weiter und so fort. Wann fasst man diese Absicht? Das kommt darauf an, ob man das als Schart oder als Rukun bezeichnet. Wir haben ja gerade gesagt, das ist der sechste Schart des Salah. Insofern, wenn es eine Gebetsbedingung ist, ergibt sich daraus, genauso wie beim Wudu, muss ich Wudu unmittelbar machen, bevor ich Salah mache? Antwort lautet nein. Ich darf Wudu machen und dann auch erst nach einer halben Stunde erst beten. Bei der Absicht, liebe Geschwister, ist es genauso. Es reicht, die Absicht zu fassen und danach nicht mehr zu enden, bis man das Gebet verrichtet hat. Und danach nicht mehr zu ändern, bis man das Salah verrichtet hat. Das reicht vollkommen aus. In diesem Fall hat man ein gültiges Salah verrichtet. Besser ist es allerdings, um auf Nummer sicher zu gehen, dass man das Salah erst, dass man die Niyah erst fasst, kurz bevor man das Salah beginnt. Warum? Weil manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, waren der Meinung oder sind der Meinung, dass die Niyah ein Rukun ist. Und Rukun würde bedeuten, dass es Teil des Salah ist. Und wenn es Teil des Salah ist, kannst du nicht sagen, ich mache die Niyah erst und dann eine halbe Stunde später bete ich erst. Ja? Und deswegen, damit man auf Nummer sicher geht, aber wir sagen richtigerweise, es ist ein Schart und insofern braucht man diese Absicht, nicht unmittelbar vorzufassen, sondern es reicht auch, wenn man sie längere Zeit vorher fasst. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wir haben noch ungefähr zwei Dinge, die wir besprechen möchten in Bezug auf die Niyah. Einmal das Aussprechen der Niyah und ob sie leise oder laut gesprochen wird. Erst einmal, die Niyah ist eine Tat des Herzens. Das bedeutet, das Herz vollzieht diese Tat und nicht die Zunge. Folglich spricht man die Niyya nicht aus. Also per Definition ist die Niyya eine Tat, die mit dem Herzen begangen wird und nicht mit der Zunge begangen werden kann. Und deswegen ist das Aussprechen der Niyya beim Salah falsch. Es ist sogar eine Neuerung, eine Bid'ah, egal ob man sie leise ausspricht, sodass man nur sie selbst hören kann, indem man seinen Mund bewegt, oder ob man sie laut ausspricht, sodass jemand sie hören kann. Das ist ungesetzlich und man entfernt sich dadurch von Allah Azza wa Jal und nähert sich ihm nicht. Das ist die erste Angelegenheit. Die zweite wichtige Angelegenheit ist, was ist, wenn man während dem Salah seine Absicht ändert? Hier müssen wir unterscheiden zwischen verschiedenen Fällen. Und zwar kann es sein, dass man von einem Pflichtgebet, das man begonnen hat, zu einem freiwilligen Gebet übergeht oder umgekehrt. Es kann aber auch sein, dass man von einem Pflichtgebet zu einem anderen überschwenkt. Und diese zwei oder drei Fälle möchten wir voneinander unterscheiden. Zunächst einmal, wenn man von einem Pflichtgebet zu einem freiwilligen Gebet seine Absicht ändert, wie zum Beispiel eine Person, die ein Fardgebet verrichtet, Dhuhrgebet verrichtet, und während sie das Dhuhrgebet verrichtet, ändert sie ihre Meinung und möchte doch ein freiwilliges Gebet verrichten. In diesem Fall sind die allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, der Ansicht, dass dies erlaubt ist. Und der Grund dafür, und erlaubt es unter der Bedingung natürlich, dass noch genug Zeit ist, um dieses Fardgebet zu verrichten. Und das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist umgekehrt. Jemand verrichtet ein freiwilliges Gebet und während, zum Beispiel, er betet zwei Raka'a vor dem Fajr-Gebet. Und währenddessen merkt er, dass er eigentlich keine Zeit mehr hat und was Dringendes erledigen muss und sagt sich, ich habe schon eine Raka'a gebetet, ich lasse sie mir jetzt als Fardgebet anrechnen und mache noch eine dazu und bin dann fertig. Das geht in diesem Fall auf keinen Fall. Warum? Weil Allah Azza wa Jal hat von dir verlangt, ein vollkommenes Fajr-Gebet zu verrichten und dazu gehört die Absicht von Anfang bis zum Ende. Und das hast du in diesem Fall nicht gemacht. Und deswegen ist es unmöglich, dass man von einem freiwilligen Gebet zu einem Fardgebet übergeht. Und wie ist es, wenn man von einem Fardgebet zu einem anderen Fardgebet übergehen möchte? Da gilt genau die gleiche Begründung. Es ist nicht möglich, denn stellen wir uns folgendes Beispiel vor. Jemand betet sein betet zur Asr-Zeit mit der Absicht, ein Dhuhr-Gebet zu verrichten. Und nachher erinnert er sich, ich habe das Dhuhr-Gebet doch schon verrichtet, ich brauche es eigentlich gar nicht nachholen. Deswegen mache ich jetzt einfach als Asr-Gebet weiter. Sagen wir, in diesem Fall, das geht. In diesem Fall gilt das auch nicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat von dir verlangt, ein vollkommenes Asr-Gebet zu verrichten und dazu gehört auch die Absicht. Und das hast du in diesem Fall nicht getan. Du hast mit dem Dhuhr, mit der Dhuhr-Absicht begonnen und bist dann zur Asr-Absicht übergegangen. Insofern fehlt dir ein Teil deines Asr-Gebetes. Insofern darf man das nicht machen. Und manche Ulama sagen, das Gebet ist ungültig, andere sagen, rahimahumullah, dass das Gebet zu einem freiwilligen Gebet wird. Das sind die verschiedenen wichtigen Fälle. Ein weiterer Fall ist, das war jetzt in Bezug auf Pflichtgebete und freiwillige Gebete. Ein weiterer Aspekt, den man untersuchen kann, in Bezug auf die Absicht des Betenden, ist es, ob man Imam ist, Ma'mum ist oder Munfarid ist. Über diese Begriffe haben wir noch nicht gesprochen, deswegen kurze Erläuterung. Imam ist jemand, der andere Leute im Gebet anleitet. Ma'mum ist der Angeleitete, das ist derjenige, der hinter dem Imam betet. Und Munfarid ist derjenige, der alleine betet. Er ist quasi sein eigener Imam, betet aber nicht mit jemand anderem zusammen. In diesem Fall stellt sich die Frage, kann man von einem Fall zu einem anderen Fall übergehen? Jemand beginnt als Munfarid, jemand betet also alleine. Aber jetzt benutzen wir die Begriffe, wenn ich jedes Mal den Begriff erklären muss. Ja? Jemand ist Munfarid. Kann er zu einem Ma'mum werden? Die Antwort lautet nein. Er kann nicht einfach seine Absicht ändern und zu einem Ma'mum werden. Sondern wenn er das machen müsste oder wollte oder dürfte, dann müsste er sein Gebet erst einmal beenden und dann das Salah verrichten mit der Gemeinschaft. Der zweite Fall ist, jemand ist Munfarid und will zu einem Imam werden. Das ist gemäß der richtigeren Ansicht erlaubt und unproblematisch. Und dafür gibt es im berühmten Hadith von Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, in dem er bei seiner Tante mütterlicherseits übernachtete, Maimuna, radiallahu anha, und den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in dieser berühmten Nacht beobachtete. Und da hat der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, das Salah begonnen, alleine begonnen, das heißt, er war munfarid. Und dann hat sich Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma zu ihm gestellt und der Prophet alaihi salatu wasalam hat das Gebet geleitet. Insofern ist er eindeutig von einem Munfarid zu einem Imam geworden. Wie ist es, wenn man Ma'mum ist, das heißt hinter einem Imam betet, und Munfarid werden will? Mit anderen Worten, man spaltet sich von der Gemeinschaft ab, von der Gemeinschaft des Gebetes ab. Das ist in dringenden Fällen erlaubt. Wenn es einen dringenden Fall gibt, warum du dich von der Gemeinschaft lösen musst und allein zu Ende beten musst, dann ist das erlaubt. Wie zum Beispiel eine Frau, die eine Gefahr sieht für ihr eigenes Kind. Sie darf in diesem Fall sagen, statt dass ich mein Gebet ganz unterbreche, das heißt mein Gebet ungültig mache, bete ich schnell alleine zu Ende. Schnell natürlich, die Mindestvoraussetzungen müssen erfüllt werden. Besser als wenn ich mein Gebet ganz unterbreche. Und der Beweis dafür, Grundlage dafür, ist der Hadith von Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, in dem er einmal den Leuten vorbetete. Ihr wisst ja, Mu'adh radiallahu anhu hat immer mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Isha-Gebet verrichtet, ist dann zu seinem Volk zurück und hat mit ihnen das Isha-Gebet ein zweites Mal freiwillig verrichtet. Und dann hat er einmal zu lange gelesen. Und ihr wisst, der Imam muss auch achten auf die Leute, die hinter ihm beten. Und er hat zu lange gebetet und dann war jemand, der müde war und hat sich darüber dann hat die Moscheegemeinschaft verlassen und hat alleine zu Ende gebetet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Mu'adh dafür kritisiert, aber den Mann dafür nicht gescholten und deswegen gilt, dass sein Salah gültig war. Und wenn man sich von der Gebetsgemeinschaft trennt, ist das Gebet richtigerweise gültig. Und das ist ein Beweis dafür, dass man das darf, wenn es einen dringenden Fall dafür gibt. Da wir hier von der Absicht des Imam und des Ma'mum sprechen, stellt sich die Frage, wenn ein Imam betet, dann hat er normalerweise die Absicht, Imam zu sein. Und wenn jemand Ma'mum ist, hat er normalerweise die Absicht, Ma'mum zu sein. Weil anders wäre es ja folgendermaßen, anders wäre es zum Beispiel so, jemand betet, du siehst jemanden alleine beten und du stellst dich zu ihm mit der Absicht, mit ihm zu beten. Aber er merkt gar nicht, dass du dich zu ihm hingestellt hast. Dann ist es eigentlich kein richtiges Gemeinschaftsgebet. Denn du, immer wenn er sich bewegt, bewegst du dich auch, um ihm nachzumachen. Aber er merkt gar nicht, dass du ihm nachmachst. Also ist er eigentlich gar nicht dein Imam. Und das ist ein bisschen problematisch, kann man natürlich lösen, indem man ihn vorher versucht, darauf aufmerksam zu machen. Aber die Frage ist jetzt, diese Abhängigkeit, die besteht in Bezug auf die Absicht, sollte jetzt das Salah des Ma'mum ungültig werden, nur weil das Salah des Imam ungültig geworden ist? Also wenn wir sagen, der Imam muss die Absicht haben, Imam zu sein, und der Ma'mum muss die Absicht haben, Ma'mum zu sein. Also gibt es ein, dann gibt es eine gewisse Abhängigkeit voneinander. Und die Frage ist nun, wenn jetzt der Imam etwas tut, wodurch sein Salah ungültig ist, weil er zum Beispiel kein Wudu hat oder weil sein Wudu verloren hat, dann ist die Frage, ist das Gebet des Ma'mum automatisch auch ungültig geworden? Und die richtigere Ansicht, und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, lautet, dass das Salah des Ma'mum gültig bleibt. Auch wenn das Salah des Imam ungültig geworden ist. Und dafür gibt es mindestens zwei Beweise. Der erste Beweis ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat über Imame, die es geben wird, die andere Menschen, die ihre leiten. Und er sagte über diese Leute, يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wenn sie euch vorbeten und es richtig machen, dann kommt es sowohl ihnen als auch euch zugute. Und wenn sie vorbeten und etwas Falsches machen, dann kommt es trotzdem euch zugute, ihnen aber nicht. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gültigkeit des Ma'mum nicht abhängig gemacht vom Imam. Und es gibt auch eine zweite berühmte Überlieferung über Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, in dem er einmal vorgebetet hat. Und später, nachdem das Gebet fertig war, hat Umar radiallahu anhu an seiner Kleidung Samen, Sperma gesehen. Und dann hat er gesagt, hat er sich selbst gesagt, beziehungsweise der Person, die mit ihm war, ich denke, ich habe gebetet, als ich Junub war. Daraufhin hat er radiallahu ta'ala anhu den Ghusl vollzogen und das Salah wiederholt. Er hat aber den Leuten nicht gesagt, dass sie ihr Salah wiederholen müssen. Es gibt eine andere Überlieferung über Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, dass er einmal etwas Ähnliches gemacht hat und den Leuten gesagt, dass sie ihr Salah wiederholen müssen. Aber aus zwei Gründen ist die Überlieferung von Umar radiallahu anhu vorzuziehen. Erstens, wenn wir solche Konflikte haben, gucken wir auf die Authentizität, und der Hadith von Umar radiallahu anhu ist authentischer als der Hadith von Ali ibn Abi Talib radiallahu anil Jami'. Und der zweite Grund ist, wenn beide authentisch wären, dann ist die Aussage von Umar ibn Khattab radiallahu anhu, dem zweiten Kalifen, bei den Usul-Gelehrten vorzuziehen gegenüber der Aussage von Ali ibn Abi Talib, dem vierten Khalifa, weil das auch die Reihenfolge ist, über die, von der die Ahle Sunnah al-Jama'a glaubt, dass die Reihenfolge ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er der Beste der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam Abu Bakr ist, dann Umar und dann Uthman und danach Ali ibn Abi Talib, möge Allah mit Allah azza wa jalla mit ihnen allen zufrieden sein. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira.